Die Frage, die mir am Herzen liegt, ist, wissen deine Eltern, dass du das machst? Dass du jetzt hier so ein Statement abgeben willst? Ja, ich habe denen das gerade gesagt. Also ich habe meiner Mutter gesagt, ja, gib jetzt ein Interview. Ich erzähle meiner Mutter das immer so nebenbei. Ja, er ist so ein Kinderschänder, praktisch in Anführungszeichen. Und der hat mich auch mal angeschrieben und darüber habe ich jetzt gestern mit jemandem geredet. Das, soweit wissen meine Eltern das. Die Frage ist, warum machst du das? Und es wird ja Leute geben, das gibt es ja jetzt schon, die behaupten, dass das alles nicht wahr ist. Mhm. Die behaupten, dass das alles inszeniert ist, nur um halt jemandem eins auszuwischen, der eigentlich erstmal im Sinne der Anklage nach deutschem Recht unschuldig ist. Ja? Was entgegnest du dem? Oder kannst du dem was entgegnen? Ja, meine Beweise. Also ich meine, viele, wenn Leute meinen, das wäre nicht, wär nicht wahr. Ich weiß ja selber, ich bin ja selber betroffen. Ich weiß selber, dass es wahr ist, dass er sich gerne an 14-Jährige schmeißt, obwohl er ganz genau weiß, dass die 14 sind. Und ich weiß nicht, ich habe zwar noch kein Kind, und vielleicht werde ich auch nie ein Kind kriegen, aber ich weiß, falls ich irgendwann ein Kind kriegen sollte, würde ich mit Sicherheit nicht wollen, dass mein Kind sich irgendwie mit Lord Abaddon treffen wird. Das wünsche ich keinem. Und ich habe gerade eben schon wieder ein Video gesehen, da hat eine über einen Videoday geredet. Und so, oh mein Gott, und der war da, und der war da. Da ist mir auch wieder klar geworden, das sind Fans, die würden alles für ihren Star tun. Ich finde, das muss einfach irgendwo auch mal vielleicht die Eltern erreichen oder so, dass die vielleicht auch Bescheid wissen. Also wir hatten uns ja gestern schon ein bisschen unterhalten von wegen, dass Selbstmordversuch und so weiter und so fort bei einigen dann Thema war. Das war bei dir nicht so schlimm, das hattest du mir ja auch gesagt, ne? Mhm. Dass das bei dir ein bisschen anders abgelaufen ist. Allerdings bist du jetzt so, sag mal, die Erste, die sich frei dazu äußern möchte und auch keine Angst davor hat, öffentlich eine Aussage darüber zu treffen. Und das ist ein Start, der sehr wichtig ist, denke ich. Und an dieser Stelle wird es mit Sicherheit auch noch einige andere Leute geben, die dann anfangen, darüber zu reden, beziehungsweise die zum Nachdenken angeregt werden. Und da bin ich erstmal sehr, sehr dankbar. Wie hast du Lord Abaddon kennengelernt? Den habe ich kennengelernt durch eine Skype-Konfi. Entweder er oder ich habe ihn geaddet. Und dann später hat man einfach auf einmal so geschrieben und ich habe ihn vorher auf dem Videoday gesehen. Das heißt, ich habe ihn praktisch vorher schon gekannt, durch YouTube halt. Dann habe ich ihm vom Videoday ein Bild von uns beiden geschickt, auf dem er mich hochgehoben hat, total unerwartet. Ja, und dann, ja, dann ging es halt so bei Skype dann weiter, dass wir dann geschrieben haben und er so langsam mit mir geflirtet hat. Und er hat auf dem Bild auch gesehen, dass ich damals noch etwas jünger war. Also klar, wenn man auf so einem Treffen ist und immer mal wieder Fotos mit Fans macht, weiß man natürlich nicht, welcher Fan das jetzt in der Skype-Konfi ist. Aber auf dem Bild sieht man eigentlich, dass ich etwas jünger bin und vor allem habe ich da sogar noch eine Zahnspange. Gut, du hast ihn auf dem Videoday getroffen. Was habt ihr da gemacht? Also ging es da um ein Autogramm oder habt ihr gequatscht oder worum ging es da? Es ist jetzt natürlich schon 3 Jahre her. Also es war der Videoday 2011. Ja, damals wie alt warst du da? Da war ich 14. Und da kam gerade das YouTube-Buch vom Krachten kam da gerade raus. Und in diesem Buch habe ich Unterschriften gesammelt. Ja, dann hat man halt mehrere Leute, mehrere YouTuber getroffen. Unter anderem halt auch Lord Abaddon. Ich wollte eigentlich einfach nur eine Unterschrift von ihm haben, aber völlig aus dem Nichts hebt er mich auf einmal hoch und ein Kumpel hatte gerade die Kamera, der hat dann halt das Bild gemacht, weswegen das auch ein bisschen verschwommen ist. Man sieht sogar auf dem Bild, wie ich das YouTuber-Buch mit dem Stift, glaube ich, in der Hand habe. Und ja, aber sonst mehr war da jetzt noch nicht. Ich wüsste nicht, dass ich mich da noch lange mit dem unterhalten habe oder er irgendein Wort gewechselt hat. Okay, und dann habt ihr euch später dann irgendwann connected über die sozialen Medien, also sprich in dem Fall über Skype. Und dann habt ihr euch da mehr oder weniger näher kennengelernt. Ja, es hat so angefangen, dass ich ihm das Bild vom Videoday geschickt habe. Und währenddessen das Bild gerade noch bei Skype hochgeladen wurde, hat er sich schon gefragt, huch, was kommt denn da jetzt für ein Bild. Wahrscheinlich kannte er das schon von seinen Mädchen, aber ich will jetzt nichts, keine Behauptung aufstellen. Ja, das ist besser so. Habe ich ihm halt geschrieben, was auf dem Bild ist. Dann hat er es empfangen und geöffnet und hat mich gefragt, ob ich mich darüber gefreut habe, dass er mich hochgehoben hat. Ja, ich habe halt gesagt, dass ich sehr überrascht darüber war. Dann kam eine Weile nichts mehr. Dann habe ich ab und zu mal ihm geschrieben, weil ich halt damals, ich habe damals noch die Videos geguckt, damals hat mich sowas noch interessiert. Erst war er so ablehnend und meinte, ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt Zeit habe, so nach dem Motto. Und dann meinte ich halt, ob er nicht einem kleinen, hilflosen Mädchen helfen möchte. Ja, mit so einer Redeart habe ich das geschrieben, mit einem kleinen, erkälteten Mädchen. Dann hat er natürlich mit mir reden wollen. Ja, soweit ich das in Erinnerung habe, ging es ja dann auch ganz schnell darum, festzustellen, wie alt du bist. Ja, kurz davor habe ich ja noch geschrieben, einem kleinen, erkälteten Mädchen. Und dann später meinte er, da ging es halt um, ja, um mein Alter, wie gesagt. Dann meinte er, er hätte mich auf 19 geschätzt. Ich meinte dann, ich bin 14. Dann hat er wortwörtlich geschrieben, dann wäre es höchst illegal von mir, dich anzuflirten. Punkt, Punkt, Punkt. Was er denn ja auch nicht gemacht hat, ne? Doch. Ja, er hat immer, also immer mal gefragt, so nach dem Motto, ja, willst du überhaupt mit mir flirten? So wirklich drauf geantwortet habe ich nicht, weil ich selber für mich mit 14 noch sehr unsicher war. Man weiß nicht, wohin mit sich selber. Warum hast du dich überhaupt darauf eingelassen? Das ist jetzt eine ziemlich gemeine Frage, so ein bisschen, ja, aber du hattest gestern was Interessantes gesagt. Und darauf will ich eigentlich hinaus. Ja, und zwar ist es so, wenn man 14 ist und nicht so wirklich weiß, wohin mit sich und dann in einer Skype-Konfi ist mit einem Star, ist das schon sehr, ja, das ist schon so nervenaufreibend. Und dann will man natürlich, wenn er da einen dann auch noch annimmt in Skype, will man natürlich auch, dass er bloß in der Liste bleibt, weil das ist schon irgendwie so ein, ja, schon wie ein Star, wie ein Status, dass man dann so einen Star in der Liste hat. Ja, und dann hat er immer mal wieder geschrieben und ich fand das, damals fand ich die Videos noch so cool, aber im Grunde genommen war er nie wirklich mein Typ. Deshalb war das immer so dieses Distanzierte, dass ich eigentlich gar nichts von ihm wollte, aber irgendwo ist er dann doch ein Star gewesen und ja, so war das irgendwo eine Zwickmühle, in der ich mich damals befand. Ja, also es war klar, dass du 14 bist und war dir denn auch klar, wie alt er ist? Ja, das kam dann später. Und zwar habe ich dann, ja, ich habe über meinen Ex geredet und dann meinte er, oh, das ist aber jetzt gerade nicht der perfekte Zeitpunkt, mit dir über sowas zu reden. Dann habe ich ihn gefragt, ja, wie alt bist du denn eigentlich? Dann meinte er, ja, 23. Genau, und dann kam auch schon die Frage, schickst du mir ein paar Fotos von dir? Ja, dann habe ich schon direkt geschrieben, es war so klar. Ich weiß nicht warum, aber damals war mir das schon, ja, mir war das schon klar, so wie er schon so geschrieben hat, ja, flirten und so. Und dann kommt die Frage, ja, schickst du mir Fotos von dir? Dann hat er noch ein Herzchen geschrieben, weil er nicht mehr wusste, was er dann argumentieren soll, wenn ich schon schreibe, ja, es war schon so klar. Schreibt er ja, nein, vielleicht, nur ficken. Genau, und Zwinker-Smiley. an dieser Stelle möchte ich dich bitten, das Protokoll vorzulesen, und zwar ab dem Zeitpunkt, wo er darum bittet, dass du ihm Bilder schickst. Ich bin jetzt kein Voice-Actor. Das macht nichts, darum geht's nicht. Also je authentischer das ist, desto besser ist das auch. Also ich habe geschrieben, ich kenne dich noch kaum, XD. Ich weiß nicht, was Bilder schicken angeht, bin ich voll pingelig. Dann hat er geschrieben, vertrau den Imperator, Herzchen. Dann habe ich geschrieben, XD, muss widerstehen. Dann schreibt er, gib dich hin, Herzchen. Dann habe ich vom Thema abgelenkt mit, ich hole mir nach Weihnachten ein besseres Mikro. Ich glaube, dann kann ich voll was aus meiner Stimme machen, XD. Schreibt er, Widerstand ist zwecklos, schlechte Ablenkung. Habe ich geschrieben, ach so, puh. Da habe ich geschrieben, nein, mein Ex sagt gerade, dass er nach Münster zieht. Das ist hier voll in der Nähe. Dann schreibt er, komm nach Hamburg. Ich habe geschrieben, na, ich muss erst die Schule fertig kriegen und dann mal gucken, wo ich Abi mache. Dann schreibt er, Fotos, Fragezeichen, Sternchen, Unterstrich, Sternchen. Habe ich geschrieben, no, ich habe keine aktuellen. Dann hat er geschrieben, dann mach mir welche. oder schickt vorzeigbare Ältere. Oder noch besser, beides. Dann habe ich eine Weile nicht geschrieben, dann schreibt er, stop ignoring me, Herzchen. Aber dann hat er sich eine ganze Weile nicht mehr gemeldet und dann geschrieben, frohes Neues, Herzchen. Dann schreibe ich, ja, der auch. Dann schreibt er, rate mal, worauf ich seit Wochen warte. Isa-Fotos, Sternchen, unterstrich Sternchen. Dann habe ich geschrieben, geht das jetzt schon wieder los? Mit einem enttäuschten Smiley. Schreibt er, immer, Herzchen. Ich habe doch gesagt, ich gebe nie auf, Herzchen. Dann habe ich geschrieben, lass mich dich doch erstmal kennenlernen. Und nein, das geht nicht in einer Stunde skypen. Ich weiß nicht, du meldest dich ganz, ganz wenig. Und wenn, dann willst du Fotos. What the fuck? Dann schickt er mir wieder einfach nur ein Herzchen. Weiß ich doch. Doppelpunkt P. Dann schreibt er mir, außerdem warte ich seit Ewigkeiten auf etwas von dir, wenn du dich erinnerst. Zwinker Smiley. Aus irgendeinem Grund habe ich geschrieben, ja, ich war jetzt erstmal insolvent. Schreibt er Fotos? Fragezeichen. Später, später. Er schreibt nice. Bin noch lange wach heute. Zwinker Smiley. Dann schreibe ich, ich aber nicht. Ich bin so betrunken. Dann schreibt er, dann lieber jetzt als später. Zwinker Smiley. Ausziehen, knipsen, schicken. Lach-Smiley. Sonst bist du wieder weg und ich darf wieder Monate warten. Zwinker-Smiley. Ich schreibe, ich bin gerade so heftig durch, dass ich nicht mal die Kamera halten. Halten. Dann schreibt er, du schaffst das. Du willst doch eine gute Untergebene sein. Ich schreibe, ja, aber die fällt mir sonst hin. Und die kostet 700 Euro. Schreibt er, pass ein bisschen auf, du schaffst das. Oder muss ich es dir erst befehlen? Zwinker-Smiley. Ich hoffe, du bist dabei. Ich, was denn? Hä? Ja, die Fotos. Schreibe ich, ja, was für Fotos? Er schreibt, na, super heiße, sexy Isa-Fotos. Lach, Smiley. Pass auf, du schnappst dir die Cam? Reißt dir die Klamotten vom Leibe? Ich zwischendurch, nein, geht grad nicht. Und schickst mir die Fotos. Ich schreibe, nein. Und er, oh doch. Und dann hab ich geschrieben, du bist doch crazy. Nein. Nein, ein betrunkener Zustand. Er schreibt, ich befehle es dir. Ich wieder, ich bin gerade zu gar nichts imstande. Ich kann nicht mal das Wort nichts richtig schreiben. Er wieder, dann mach die Webcam an. Dann habe ich nicht mehr geantwortet. Ich glaube, danach kommt nichts mehr Besonderes. Nur noch, dass ich irgendwas von ihm wollte. Irgendeine Unterstützung oder sonst was. Und er nur sehr genervt drauf geantwortet hat. Jetzt war, ey, ich bin mir ganz sicher, dass er irgendwo noch geschrieben hatte. Das war nämlich das Einzige, was ich im Kopf noch hatte. Was jetzt aber aus irgendeinem Grund nicht in dem Chat ist, dass er zu mir geschrieben hat, zieh dich nicht ganz aus, lass die Unterwäsche an. Was da drunter ist, will ich erst später sehen, wenn ich dich ausziehe oder irgendwie sowas. Hast du diese ganze Facebook-Geschichte eigentlich mitbekommen? So diese Imperial Bitches-Nummer und so? Was gar nicht. Ich habe überhaupt nichts davon mitgekriegt. Also bin ich auch froh drüber. Okay. Und ich habe immer nur mitbekommen, so auf seinem Kanal, dass da irgendwelche, dass da jedes Mal irgendwelche Frauen in seinen Videos waren, die keine Namen, sondern Nummern hatten oder so. Ich weiß es nicht genau. Mich hat es irgendwann auch nicht mehr interessiert und dann, vor allem, wo ich dann wusste, was das für ein Typ ist. Hast du das irgendjemandem erzählt oder für dich behalten zu dem Zeitpunkt, wo es passiert ist? Also wo das passiert ist, mit 14, da weiß ich nicht, da erzählt man den Freunden sowieso sowas nicht. Da ist noch die Welt ganz bunt und voller Regenbögen. Mittlerweile ist das ja nicht mehr so, aber damals für mich war es so, wenn man halt viel am PC ist und YouTuber mag, dann ist man immer eher so dieser Außenseiter, den, ah ja, das ist so ein Freak. Deshalb habe ich das sowieso nicht erzählt, weil man steht schon so als Freak da und wenn dann noch so Freaks aus dem Internet noch dazukommen und dieses Klischee von den, das Internet ist voller Pädophile, nochmal widerlegen kann, dann erzählt man das erst recht nicht. Aber so bis zu dem Beitrag habe ich das, also bis zu deinem Beitrag, den ich jetzt gelesen habe, habe ich das tatsächlich noch keinem erzählt, weil ja, zwischendurch mal so eine Anmerkung, ja, Lord Abaddon, der ist ja auch pädophil, der holt sich ja auch nur die 14-Jährigen. Aber so bis vor kurzem, weiß ich nicht. Dadurch, dass es so lange her ist, kann ich damit jetzt auch gut drüber reden und damit umgehen. Hast du noch irgendwas, was du dazu loswerden möchtest? Ich würde vielleicht sagen, wenn ich mit meinem 14-Jährigen ich sprechen könnte, also einen Tipp geben könnte, dann würde ich sagen, aus Nacktbildern schicken hat sich noch nie eine wertvolle Beziehung ergeben.